Es ist wieder Zeit für Intro, okay? Ich war dafür, dass wir sie alle zusammen dann einmal. Rapper in Österreich. Haha! Mir gängen manchmal solche Fragen durch den Kopf. Viele Leute schmeißen diese Fragen an. Ob von wann ich dann so nachdenke über meine Ereignisse. Da wünsche ich mir, dass wir Rapper uns vereinigen. Dass wir uns alle mal treffen und gemeinsam aufnehmen. Doch auf die Lösung, da musst du mal draufkommen. Wenn ich einen Text schreibe, denke ich nach und überlege. Auf dem Weg rap so lang, bis mir die Luft ausgeht. Ich rap, bis ich stirb, wird es gut ausgehen. Alle Weiber bleiben nach, dass ich gut aussehe. Muss ich erklären, was sie schreiben, macht sich selber ein Urteil. Ich hab allen mein Neid am Gegenüber am Futter. Ich hält mich nicht selbst und hab somit kein Problem. Mit Augen meine Lieder und es ist so schön. Schreib so lang die Texte, bis ein Hit entsteht. Ich hab eine positive Einstellung, ich fick das Leben. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor. Rap in Österreich beruht prinzipiell auf Wunschdenken. Jeder rappt darüber, was sie wollen, doch niemals tun könnten. Aber jeder gegen jeden, der kommt nix Scheiß außer. Mir ist so prinzipiell wurscht, was die Leute machen. Aber sag mal, wo ist die Philosophie? Hip-Hop erinnert mich irgendwie an die Human Centipede. Und jeder scheißt am anderen und das zu nem Beat. Das ist kein Hip-Hop mehr, das ist Rap, echt Kopropholie. Und dabei vergisst man, warum es Rap gibt. Ihr tut alles so, als ob ihr mit Rap was verdient. Ihr checkt nicht das Spiel, seid verbal inkontinent. Seid Konkurrenten und vergesst, hier verdient man kein Geld. Doch was ist Konkurrenz? Für mich gibt's nur Kollegen. Manche sind für mich und manche sind nur dagegen. Doch ich geb jedem die Chance, sie zu bewähren. Jeden mit einem Sound in der Lunge soll ich schlauer werden. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor. Die Rapper sollten aufhören, uns immer nur zu dissen. Zusammen aufnehmen und mit jedem ans Bein pissen. Wann die einer mal verarscht oder die nicht mag, lass ihm stehen, ist noch egal, was so ein Penner sagt. Lass ihm reden, er sie tun und lassen, was er will. Das benötigt kein Diss. Sei doch einfach still, es gibt andere Leute, die dir zeigen, dass du gut bist. Und wenn kleine Homos reden, dann wird der Neid sie frisst. Okay. Ich war einmal so naiv und wollte immer nur fighten. Die Zeit ist jetzt vorbei, ich werd nie wieder arbeiten. Zumindest werd ich nie wieder an Beef beginnen. Aber wenn einer mit ist, dann lass ich eher am Gewinnen. Weiß mir jetzt egal, ist denn zu kostbar ist meine Zeit. Rapper tat sich jetzt zusammen, ich hoffe bald ist soweit. Kein Beef, kein Diss, macht's weiter euch ein Ding. Dann kommt der Erfolg und die Frauen nur im Stream. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor. Alle Rapper hier in Österreich, wir müssen uns vernetzen. Nicht verletzen, vor uns setzen, sich mal setzen und texten. Rap ist unser Sprachrohr, wann's einmal zart vor. Jetzt ist die Zeit, alle Rapper hier nach vor.